4. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Guten Tag. Mein Name ist Güller. Guten Tag. Mein Name ist Güller. Wo wohnen Sie jetzt? Wo wohnen Sie jetzt? Wie ist Ihre Adresse? Wo wohnen Sie jetzt? Wie ist Ihre Adresse? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt.